Von den Wohltaten, viertes Buch, 36 bis 40. 36. Doch werde ich dabei auch noch das berücksichtigen, von welcher Bedeutung das sei, warum es sich handelt. Je nachdem das Versprochene ist, werde ich meine Maßregeln nehmen. Ist's etwas Unbedeutendes, so werde ich dir's geben, nicht als ob du es wert wärest, sondern weil ich's einmal versprochen habe. Und es soll nicht ein Geschenk sein, sondern eine Lösung meines Wortes und eine Warnung für mich selbst. Durch meinen Schaden lasse ich mich die Unüberlegtheit meines Versprechens büßen. Lass dir's nur wehe tun, denke ich, habe Acht, dass du künftig bedachtsamer bist in deinen Worten. Ich gebe da, was man einen Zungenzoll heißt. Ist's aber etwas von Bedeutung, so werde ich mich, wie Mäzenas sagt, wegen eines Sesterzes nicht um eine Million strafen lassen. Ich werde nämlich beides gegeneinander halten. Ist es allerdings etwas wert, bei dem zu bleiben, was man versprochen hat, so liegt auf der andern Seite auch etwas daran, dass man nicht einem Unwürdigen eine Wohltat gebe. Doch muss man darauf achten, von welcher Bedeutung die Sache sei. Ist nicht viel daran, nun, so drücke man ein Auge zu. Wäre es aber etwas, was mir großen Nachteil oder Beschämung zuziehen würde, nun, so sei es, dass ich mich einmal entschuldigen muß, warum ich Nein gesagt habe. Lieber, als dass ich immer Rede stehen müßte, warum ich denn gegeben habe. Es kommt, behaupte ich, ganz darauf an, wie hoch die Worte meiner Versprechung angeschlagen werden. Nicht nur werde ich zurückbehalten, was ich ohne Grund versprochen habe, sondern, wenn ich nicht recht daran tat, etwas zu geben, werde ich's sogar zurückfordern. Es ist Torheit, dem Irrtume Wort zu halten. 37. Philippus, der Mazedonierkönig, hatte einen Krieger von persönlicher Tapferkeit, der ihm in manchem Feldzuge gute Dienste geleistet hatte. Von Zeit zu Zeit hatte er demselben um seiner Tapferkeit willen etwas von der Beute geschenkt, und die feile Seele bekam durch häufige Verehrungen immer neuen Mut. Dieser Mensch litt einmal Schiffbruch und ward auf die Besitzungen eines gewissen Mazedoniers verschlagen. Als derselbe davon hörte, eilte er herbei, brachte ihn ins Leben zurück, nahm ihn in sein Landhaus auf, räumte ihm seine Lagerstätte ein, verschaffte dem Geschwächten und Halbtoten Erquickungen, versorgte ihn 30 Tage lang auf eigene Kosten, stellte ihn wieder her, versah ihn mit Reisegeld, und der Mensch sagte oft: »Ich werde mich dir dankbar beweisen, wenn ich nur so glücklich bin, meinen Oberfeldherrn wiederzusehen.« Dem Philippus erzählte er von seinem Schiffbruche, von der ihm zuteile gewordenen Hülfe kein Wort. Aber alsbald rückte er mit der Bitte heraus, es möchten ihm die Landgüter eines Gewissen geschenkt werden. Dieser Gewisse war sein Gastwirt, derselbe, von dem er aufgenommen, von dem er wiederhergestellt worden war. Es geschieht manchmal, absonderlich im Kriege, dass Könige mit blinden Augen schenken. Nicht ist eines einzigen Mannes Gerechtigkeit so unzähligen geharnischten Begierden zu widerstehen imstande. Man kann nicht zu gleicher Zeit den edlen Mann und den gütigen Feldherrn spielen. Wie werden die vielen Tausende von Menschen, die nicht genug bekommen, zu befriedigen sein? Was werden sie denn haben, wenn jeder nur das Seine haben soll? Solches mochte sich Philippus vorhalten, da er den Befehl gab, jenen in die gewünschten Güter einzusetzen. Der andere, aus seinen Besitzungen verjagt, ließ sich nicht, wie es sonst der Landleute Art ist, das Unrecht gefallen, als müsste er nur froh sein, daß nicht auch seine Person verschenkt worden wäre, sondern er schrieb an den Philippus einen unumwundenen und freimütigen Brief. Den empfing dieser und geriet so sehr in Zorn, daß er auf der Stelle dem Pausanias den Auftrag gab, die Güter dem vorigen Eigentümer wieder zuzustellen, weiter aber den niederträchtigen Krieger, den undankbaren Beherbergten, den habsüchtigen Schiffbrüchigen zu brandmarken, zum offenkundigen Beweise, er sei ein undankbarer Gast. Der verdiente freilich, daß ihm jene Buchstaben nicht nur aufgedrückt, sondern eingegraben worden wären, ihm, der seinen Gastwirt wie nackt und schiffbrüchig an die Küste hinausgeworfen hatte, an der er selbst gelegen war. Doch es fragt sich, inwiefern hier Strafe eintreten durfte. Nehmen mußte man ihm allerdings dasjenige, wozu er auf die schändlichste Weise gekommen war. Aber wie ist doch anzunehmen, daß auf jemand die Bestrafung eines Menschen Eindruck machte, der eine Handlung beging, die jeden vom Mitleide gegen Unglückliche abhalten könnte? 38. Sollst du von Philippus eine Gabe haben, weil er dir das Versprechen gab, auch wenn er Unrecht daran tut, auch wenn es ein Verbrechen wäre, auch wenn er durch diese einzige Tat jedem Schiffbrüchigen die Küste verschließen würde? Es ist nicht Wankelmut, wenn man von einem Irrtume, den man eingesehen und verworfen hat, abgeht, und man sollte da frei gestehen, ich hätte das nicht gedacht, ich bin getäuscht worden. Übermut und Torheit aber wäre es, wenn man darauf beharren wollte, was ich einmal gesagt habe, das soll, gehe es, wie es wolle, fest und gültig sein. Es ist keine Schande, mit den Umständen auch den Entschluss zu ändern. Bedenke, wenn Philippus ihn im Besitze jener Küsten gelassen hätte, die er durch seinen Schiffbruch gewonnen, wäre das nicht für alle Unglücklichen eine Aufkündigung jeglicher Hülfe gewesen? Besser, dachte er, du trägst in dem Gebiete meines Reiches auf deiner schamlosen Stirne die Marke, die man dir lieber gar in die Augen hätte einzeichnen sollen. Da, lass an dir sehen, wie heilig der gastfreundschaftliche Tisch sei. Lass in deinem Antlitze das Erkenntnis lesen, wodurch verhütet werden will, daß es nicht mehr zum Verderben gereiche, wenn man Unglückliche unter sein Dach aufnimmt. Auf diese Weise wird meine Maßregel kräftiger sein, als wenn ich's hätte in Erz eingraben lassen. 39. Warum aber hat denn euer Zeno, fragen die Gegner, da er einem 500 Denare zu leihen versprochen und in Erfahrung gebracht hatte, derselbige sei nicht der beste Schuldner, warum hat er, obwohl ihn seine Freunde noch warnten, dennoch darauf beharret, ihm zu borgen, weil er es zugesagt hatte? Fürs Erste ist Borgen etwas anderes als Wohltaten geben. Habe ich Geld an einen schlimmen Schuldner ausgeliehen, so kann ich ihn belangen. Ich kann den Schuldner auf den Tag anfordern, und bricht ein Gant über ihn aus, so bekomme ich doch meinen verhältnismäßigen Anteil. Eine Wohltat aber, wenn sie verloren geht, ist ganz weg und auf der Stelle. Zudem ist letzteres der Fall, so habe ich mit einem schlechten Menschen, im andern Falle nur mit einem schlechten Haushälter zu tun. Sodann aber wäre wohl auch Zeno nicht auf dem Darlehen geblieben, wenn die Summe von Bedeutung gewesen wäre. 500 Denare, das kostet wohl, wie man zu sagen pflegt, eine einzige Schwachheit. Die Summe war wohl aufzuopfern dafür, daß er dann sein Versprechen nicht zurückzunehmen brauchte. Zur Tafel, wenn ich's versprochen habe, gehe ich wohl, auch wenn's kalt ist, freilich aber nicht bei Schneegestöber. Zu einem Eheverlöbnisse werde ich mich aufmachen, weil ich's versprochen habe, und sollte ich auch noch nicht verdaut haben. Etwas anderes ist's, wenn ich am Fieber leide. Zu einer Bürgschaft werde ich mich aufs Forum begeben, weil ich's zugesagt habe, aber ich werde es bleiben lassen, wenn man mir zumutet, mich aufs Unbestimmte zu verbürgen, oder wenn man mich für die Staatskasse verbindlich machen will. Mit einem Worte, ich setze stillschweigend die Verwahrung voraus, wenn mir's möglich sein wird, wenn es die Pflicht erlaubt, wenn die Umstände sich nicht ändern. Es ist deine Sache, dafür zu sorgen, daß, wenn die Ansprüche geltend gemacht werden, der Stand der Sache der nämliche ist, wie er war, als ich meine Zusage gab. Zurücktreten ist nicht Wankelmut, wenn Umstände eintreten, die vorher nicht waren. Es kann nicht befremden, daß der Entschluss geändert wird, wenn sich die Verhältnisse des Versprechenden geändert haben. Mache du, daß alles dasselbe bleibt, so bin auch ich nicht anders. Wir sagen eine Bürgschaft zu, dennoch wirft man uns vor, hältst du nicht ein? Ja, erwidere ich, nicht in jedem Falle darf man die, so nicht einhalten, in Anklagestand versetzen. Über Gewalt entschuldigt. 40. Die nämliche Antwort gilt wohl auch bei der Frage, ob man in jedem Falle Dank erstatten und eine Wohltat durchaus wieder heimgeben müsse. Eine dankbare Gesinnung bin ich zu beweisen verpflichtet. Im Übrigen macht es bisweilen meine unglückliche Lage, bisweilen die glückliche Lage dessen, dem ich schulde, unmöglich, daß ich Dank erstatte. Denn wie soll ich einem Könige, wie soll ich, wenn ich arm bin, einem Reichen vergelten? Besonders da manche es für eine Beleidigung halten, wenn man ihnen die Wohltat erwidern will und Wohltaten manchmal auf Wohltaten häufen. Was kann ich gegenüber solchen Menschen als den Willen haben? Und ich darf auch nicht eine neue Wohltat aus dem Grunde zurückweisen, weil ich die vorige noch nicht vergolten habe. Ich muß ebenso willig annehmen, als man mir geben will, und muß mich meinem Freunde zu einem wichtigen Gegenstande seiner Güte machen. Wer nicht Neues annehmen will, ist über das Empfangene empfindlich. Ich erstatte keinen Dank. Was liegt daran, wenn die Verzögerung nicht meine Schuld ist, wenn es mir entweder an Gelegenheit fehlt oder an Mitteln? Der andere hat etwas an mir getan, aber er mußte eben doch auch Gelegenheit und Mittel haben. Es kommt auch darauf an, ob er ein edler Mensch ist oder ein schlechter. Bei einem edlen Manne bin ich entschuldigt, um einen schlechten kümmere ich mich nicht. Auch das, meine ich, ist nicht nötig, dass man sich beeilt, Dank zu erstatten, wenn die, denen man sich dankbar beweisen will, auch nicht wollen, und dass man zudringlich ist, wenn sie sich unserer Dankbarkeit entziehen. Das heißt nicht, sich dankbar beweisen, wenn man das, was man mit Willen empfangen hat, dem andern gegen seinen Willen heimgibt. Manche, wenn ihnen ein kleines Geschenk übersandt worden ist, schicken manchmal recht zur Unzeit ein Gegengeschenk dafür und erklären damit, sie wollen nicht zu Danke verpflichtet sein. Es ist eine Art von Verschmähung einer Gabe, wenn man sogleich etwas anderes dagegen schickt, und es heißt das ein Geschenk durch ein anderes tilgen. Es gibt Fälle, wo ich eine Wohltat nicht vergelten darf, auch wenn ich's könnte. Wann ist dies der Fall? Wenn ich mir dadurch mehr entziehen würde, als ich dem andern gäbe, wenn es ihm gar nicht merklich ist, dass ihm etwas zukam dadurch, dass er etwas zurückerhält, dessen Heimgabe mir sehr empfindlich fällt. Wer in jedem Falle mit dem Heimgeben eilt, hat nicht die Gesinnung eines dankbaren Menschen, sondern die eines Schuldners. Kurz, wer allzu schnell quitt zu werden wünscht, der hat nicht gerne jemanden etwas zu verdanken. Wer aber ungerne jemanden etwas zu verdanken hat, der ist undankbar.